Ich suche nach einer richtig guten Idee. Was kann ich denn machen? Um neue Geschichten zu finden, müssen Sie woanders suchen. Sie müssen rausgehen und sich umsehen. Ja, aber wohin muss ich? Das ist der schwierigste Teil der Arbeit. Die Geschichte müssen Sie selbst finden. Architektur im Kino als Brennspiegel der Gesellschaft, besser der Klassenverhältnisse. In welchem Stock wohnen Sie? Im 25. Nein, Steve. Platz 5. High Rise von Ben Wheatley. Oben, unten. Wir wohnen ganz unten, immer im Schatten irgendwie. Wie die meisten Familien, die richtigen jedenfalls. Brutale Zementarchitektur, in der in diesem bösen Drama alle Ordnung sich langsam, aber mit quälender Zwanghaftigkeit auflöst und der Mensch dem Menschen wieder ein Wolf wird. Jeremy Irons, Sienna Miller, Luke Evans großartig in dieser filmischen Dystopie. Tom Hiddleston, der immer eine Eiseskälte ausstrahlt, wie als Loki in den Thor-Filmen, wie als Spion in der Miniserie The Night Manager, spielt hier die Hauptrolle. Wieso hier und keine Junggesellenbude in der Stadt? Eine Investition in die Zukunft, würde ich sagen. Tom Hiddleston verpasst dieser Welt in High-Rise, die zusammenbricht, mit seiner kühlen Aura zivilisationsapokalyptisches Flair. Platz 4. Liebe Halal von Asad Fulatkar. Weißt du, wie die Kinder auf die Welt kommen? Wie? Nicht schlecht, diese Variante von Aufklärung in der libanesischen Liebeskomödie. Es gibt einen Wurm, der heißt Sperma. Der kommt aus dem Mann und bewegt sich Stück für Stück für Stück fort bis hin zur Frau. Heißt das etwa, Papa hat Würmer? Nein, hat Papa nicht. Aber er und die anderen, ob Männer oder Frauen, im muslimischen Viertel von Beirut haben doch einige Probleme mit der Liebe, dem Sex, der Eifersucht bzw. hormoneller Überlastung. Dass der Mensch auch in der muslimischen Welt Regeln umschifft mit Geschick, Lust und in demütiger Verbeugung vor der Absurdität des Seins, das spielt Regisseur Asad Fulatkar mit Respektlosigkeit vor fundamentalistischem Ordnungszwang durch. Vom Libanon im Kino in den Iran und Platz 3, nur wir drei gemeinsam, von Kairon. Und dann nach Paris. Wir fingen wieder bei Null an. Neues Land, neue Sprache, neues Leben. Als Regisseur und Hauptdarsteller in seinem Film erzählt der französische Komiker Kairon von einem iranischen Studenten, der Anfang der 1980er Jahre nach Frankreich emigriert. Wir hatten drei Teller, drei Gläser, drei Gabeln, drei Messer, drei Löffel. Eben nichts mal drei. Aber der Kampf ging weiter. Und in demütiger Verbeugung vor der Absurdität des Seins, ja, diese Wiederholung hier ist Absicht, ist nur wir drei gemeinsam eine wundervolle wie bewegende Geschichte über Flucht, Vertreibung und die Liebe zur eigenen Familie. Platz 2. Lou Andreas Salomé von Cordula Kablitz Post. Schriftstellerin, Philosophin, Psychoanalytikerin, Freundin von Nietzsche, Rilke Freud. Lou Andreas Salomé, geboren 1861, war eine faszinierende Frau und wird eindrucksvoll gespielt von Katharina Lorenz. Dieses filmische Porträt bietet die Chance der Wieder- oder Neuentdeckung einer Frau, die ihr Leben lang um ihre Selbstständigkeit kämpfte und an der sich die sie begehrenden Männer die Zähne ausbissen. Lou Andreas Salomé starb 1937. Da war Stefan Zweig schon 3 Jahre im Exil vor den Nazis. Platz 1. Vor der Morgenröte. Stefan Zweig in Amerika. Von Maria Schrader. Noch eine Fluchtgeschichte, eine, die sich dem emotionalen Urkern von Exil anzunähern sucht. Ein jüdischer, deutsch-österreichischer Schriftsteller trifft im brasilianischen Exil einen deutschen Journalisten, den er aus Berlin kennt. Sie werden sehen, man kann hier gut leben. Man lebt billig und bedürfnislos, außerdem im Frieden. Ja, wir haben nichts zu beklagen. Wir nicht. Wie sollen wir das aushalten? Wie das aushalten? Dass die Verwandten, die Freunde und all die anderen sterben, ermordet werden von den Nazis. Maria Schrader übrigens tut mit ihrem Film das, was der iranische Regisseur Jafar Panahi als Credo eines Filmemachers benennt. Um neue Geschichten zu finden, sie müssen rausgehen und sich umsehen. Und manchmal auch in der Vergangenheit suchen nach einer neuen Geschichte. Maria Schrader blickt mit ihrem Stefan-Zweig-Porträt in die Abgründe deutscher Geschichte, aber sie wirft auf eindrucksvolle Weise auch den Blick auch auf das Universelle, das sich in dieser historischen Fluchtgeschichte verbirgt. Und so schauen wir in die Jetztzeit.